Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2. 139 an Goethe. Jena, den 17. Januar 1796. Hier folgen 4 Almanache und 66 Xenien, ehe sie Weimar erreichen werden, mit denen, die sie schon fertig haben, nah an 80 daraus werden. Reisen sie glücklich, unsere guten Wünsche sind mit ihnen. SCH